WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Amos Oz ist der meistübersetzte israelische Autor, hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, den Israelpreis, den Goethepreis und viele, viele mehr. Heute wäre Amos Oz 80 Jahre alt geworden. Im Dezember ist er an Krebsleiden gestorben. Am Geburtstag von Amos Oz senden wir sein Hörspiel Panther im Keller von 1998. Es geht um einen 12-Jährigen in Israel zur Zeit der englischen Besetzung. Und er freundet sich mit einem englischen Soldaten an. Macht ihn das zum Verräter? Panther im Keller von Amos Oz. Hörspielbearbeitung Conny Frühauf. Regie Hermann Naber. Die Losung? Freiheit. Oder Tod. Warum kommst du so spät? Ich musste erst warten, bis meine Eltern zur Arbeit gehen. Sie haben verschlafen. Hast du die Landkarte? Ja, aber ihr müsst ganz vorsichtig sein. Es darf nichts drankommen. Du bist ganz in Ordnung, Profus. Hol ein paar Nägel, Cheetah. Leg sie hier hin. Das sind die Briten. Ich schlag vor, wir gründen eine hebräische Seearmee mit Zerstörern, U-Booten, Fregatten und Flugzeugträgern. Leer deine Taschen, Rita. Die Frontlinien. Lass sehen, was wir brauchen können. Wir müssen erst noch die Frontlinien markieren. Hier, nimm das Stück Draht. Am besten nehmen wir einen Überraschungsangriff auf die britischen Marinestützpunkte vor. In Ordnung. Konzentriert die Truppen. Aufstellen in Startposition. Truppen in Startposition. Fertig machen zum Angriff? Feuer! So habe ich Jerusalem im letzten Sommer der britischen Mandatszeit in Erinnerung. Eine steinerne Stadt über die Hänge der Berge verstreut. Nicht wirklich eine Stadt, eher vereinzelte Stadtteile, durch Distelfelder und Felsgestein voneinander getrennt. An den Straßenecken hier und da britische Panzerwagen. Die Luken, wie vom Licht geblendete Augen, fast gänzlich geschlossen. Maschinengewehre ragten aus den Stirnseiten der Panzerwagen wie Finger, die sagen wollten, du. Wie weit bist du mit der Rakete, Rita? Die Basis ist fertig. Wir richten sie genau auf die Fassade des Buckingham-Palastes. Ich habe schon ein Schreiben an den König aufgesetzt. Ihr werdet unser Land bis zum nächsten Yom Kippur verlassen. Wer nicht, wird sich unser Tag des Gerichts in euer Gericht verwandeln. Gezeichnet F.O.T. Die Organisation F.O.T. zählte damals nur 3 Kämpfer. Ben-Hur, Generalstabschef und Kopf der Sonderabteilung für innere Sicherheit und Ermittlung. Ich war sein Stellvertreter. Chita Resnik war der gemeine Soldat und bevorzugter Anwärter für das Offizierskorps, für den Fall, dass die Organisation expandierte. Ich hatte die Organisation zu Beginn der Sommerferien gegründet und ihr den Namen F.O.T. gegeben. Freiheit oder Tod. Britischer Amalek, verschwinde aus unserem Land. Mit Blut und Feuer werden wir die Besatzer verjagen. Perfides Albion, raus aus Eres Israel. Ben-Hur war ein Fuchs, scharf, gelb und drahtig, mit Augen, deren Farbe Khaki nahe kam. Ich mochte ihn nicht. Eigentlich waren wir keine Freunde. Es war etwas anderes, bedeutend bindenderes als Freundschaft zwischen uns. Hätte Ben-Hur mir befohlen, das Tote Meer nach Obergaliläa zu verfrachten, Eimer für Eimer, ich hätte mich gefügt, allein um nach getaner Arbeit von ihm zu hören: Du bist ganz in Ordnung, Profus. Chita Resnik dagegen war eine Sklavennatur. Nach den großen Panzerschlachten war es immer Chita, der Nägel, Streichhölzer, Dominosteine wieder einsammelte und alles aufräumte. Unsere Panzerschlachten fanden so gut wie jeden Morgen statt. Wir hatten Ferien. Oh verdammt, Chita, warum räumst du das Zeug nicht wenigstens auf die Seite? Mensch, das ist die Raketenbasis! Jenen ganzen Sommer über war ich frei. Meine Eltern gingen nach dem Frühstück aus dem Haus und kamen erst um 6 Uhr abends zurück. Vater arbeitete als Korrektor und ging dem Lektor eines kleinen Verlages zur Hand. Mutter war Lehrerin und Betreuerin in einem Heim für neu eingewanderte Waisen, denen es gelungen war, sich in Klöstern oder abgeschiedenen Dörfern vor den Nazis versteckt zu halten. Jardina! Jardina! Was ist? Bring Verbandzeug runter! Profus blutet am Knie! Jardina war Ben Hurs Schwester. Sie spielte wunderbar Klarinette. Lass sehen. So. Ich muss die Wunde erst säubern. Obwohl es höllisch brannte, bedauerte ich, dass mein zweites Knie keine Verletzung davongetragen hatte. Ich beschloss, Jardina ein Gedicht zu schenken. Es wird Zeit, dass die Schule wieder beginnt. Dann hört ihr mit diesem Unfug auf. In der Nacht tauchte der Untergrund aus seinen geheimen Stützpunkten auf und bekämpfte die Zentren der britischen Herrschaft. Schon um 7 Uhr abends schlossen wir Läden und Türen und verbarrikadierten uns in den Häusern. Nächtliche Ausgangssperre lag über der Stadt. Ein klarer, leerer Sommerwind wehte durch die verlassenen Gassen, über die gewundenen Steintreppen. Jerusalem hielt den Atem an und wartete. Was haben wir eigentlich getan, dass uns alle hassen? Das ist eine bittere und düstere Geschichte. Es ist, weil wir immer die rechtschaffende Seite waren. Man verzeiht uns nicht, dass wir seit dem Altertum nicht mal einer Fliege was zuleide getan haben. Weißt du, in Polen wurden wir gehasst, weil wir anders waren. Unsere Sprache und unsere Art, uns zu kleiden und zu essen, standen zur restlichen Umgebung buchstäblich im Gegensatz. Vater saß wie jeden Abend hinter Büchern und Karten vergraben. Sein Füllfederhalter kratzte durch die Stille. Dann hielt er wieder nachdenklich inne und begann erneut zu ächzen, als nage und scharre er einen Tunnel. Und jenseits der Grenze, in Deutschland, da hasste man uns gerade aus dem umgekehrten Grund. In Deutschland sprachen und aßen wir wie sie. Und die Hasser sagten, seht nur, wie sie sich unter uns mischen. Man kann kaum noch unterscheiden, wer Jude ist und wer nicht. Vater bereitete ein großes Werk über die Geschichte der Juden in Polen vor. Außerdem verfasste er Plakate und Aufrufe für den Untergrund. Mutter saß in ihrem Schaukelstuhl und beugte sich über eine Schachtel mit Fotos und kleinen Erinnerungsstücken. Ich wusste längst, dass ich so tun musste, als bemerkte ich es nicht. Das ist unser Los. Die Vorwände für den Hass ändern sich, aber der Hass bleibt. Und was lernen wir daraus? Dass wir versuchen müssen, nicht zu hassen. Die Deutschen hatten in der Ukraine Mutters Eltern und ihre Schwester Tanja ermordet. Man darf keine Schwäche zeigen. Schwach sein ist eine Sünde. Auch mein Vater trauerte manchmal um seine Eltern und Schwestern. Jedoch nicht mit Tränen, sondern so. Er verharrte etwa eine halbe Stunde lang in derselben Haltung vor den Landkarten, die er im Flur an die Wände gehängt hatte. Seiner Meinung nach mussten wir die britischen Besatzer verjagen und hier ein hebräisches Land errichten, in dem sich die verfolgten Juden aus aller Welt versammeln konnten. Dieses Land muss wahrhaftig allen Nationen zum Vorbild für Gerechtigkeit werden. Ja, selbst im Hinblick auf die Araber, falls sie sich dafür entscheiden, hier zu bleiben und unter uns zu leben. Man muss auf das Gute hoffen. Auf dem Dachboden hinter dem Hühnerstall hatte ich mir einen geheimen Beobachtungsposten eingerichtet. Von hier aus hatte ich eine ausgezeichnete Kontrolle über das Dächerrevier und sogar Einblick in das Lager der britischen Armee. Von dieser Stellung aus konnte ich auch das Fenster von Ben Hur observieren, der direkt gegenüber wohnte. Ben Hur! Ben Hur, wo steckst du? Was gibt's? Geh schnell los und hol uns einen Liter Milch. Hab keine Zeit. Mach schon, ich brauch die Milch fürs Mittagessen. Ich streckte vorsichtig den Kopf aus der Dachbodenluke, konnte Jardina aber nirgends entdecken. Dafür hörte ich den Morgenappell der Soldaten, machte Vermerke in ein Notizbuch und peilte die Männer mit einem Scharfschützengewehr an. Piu, piu, piu, piu. Von meinem Dachposten aus blickte ich auf einige über die Hänge verstreute arabische Dörfer, auf den Skopus und den Ölberg, hinter deren Gipfeln plötzlich die Wüste begann. und in weiter Ferne, in südöstliche Richtung, verbarg sich der Berg des Bösen Rates, auf dem der Palast des britischen Hochkommissars prangte. Ich feilte noch an meinem Plan zum Sturmangriff auf diesen Palast. Profus! Hey, Profus! Komm runter! Wo bist du? Ich würde den Hochkommissar gefangen nehmen und zu einem Verhör hier zu mir auf den Dachposten bringen lassen. Plötzlich erschien Jardinat in der gegenüberliegenden Fensteröffnung. Sie stand in der Mitte des Zimmers, spielte auf ihrer Klarinette und beschrieb auf Zehenspitzen zwei kokette Kreise um die eigene Achse, wie eine Ballerina. Im nächsten Augenblick löste sich der Knoten ihres Morgenrocks. Sie ließ ihn an sich herabgleiten und unterbrach ihr Klarinettenspiel, um ein Kleid überzustreifen. Für einen kurzen Augenblick leuchteten auf ihrer weißen Haut ein paar dunkle Inseln in den Schatten ihrer Arme und eine schwindelerregend auf ihrem Bauch, die jedoch sofort von ihrem Kleid verschlungen wurden. Es ging alles so schnell, dass mir keine Zeit blieb, mich zurückzuziehen oder in die Augen zu schließen. Auf der Stelle dachte ich, ich sterbe. Die Frage ist, wie werden die Grenzen des hebräischen Staates nach dem Sieg verlaufen? Vor allem, ob Jerusalem einbezogen sein wird oder nicht. Unsere Kinder werden zu gänzlich neuen Juden heranwachsen. Zu Kämpfern, die sich dem Feind stellen werden. Sie werden nicht zulassen, dass man sie wie Lämmer zur Schlachtbank führt. Ich möchte bloß wissen, wo der Junge bleibt. In 10 Minuten beginnt die Ausgangssperre. Ich war in den frühen Abendstunden allein hinausgegangen, um in den Höhlen hinter dem Sanhedria-Viertel Verstecke auszumachen und zu markieren. Dabei entdeckte ich, dass von einer der Höhlen eine kleine Nische abzweigte, die nahezu gänzlich mit Geröll und Erde zugeschüttet war. Beim Graben stieß ich auf 4 Patronenhülsen und entschied, dass es meine Pflicht war, weiterzugraben. Als sich die Dunkelheit senkte und mich aus der Tiefe der Höhle eine Kühle wie der Finger eines Toten berührte, trat ich hinaus. Die Nacht war hereingebrochen. Die Ausgangssperre hatte die Straßen bereits leer gefegt. Ich beschloss, den Rückzug über unseren Schleichweg durch die Hinterhöfe anzutreten. Seit Beginn des Frühlings war die FOT damit beschäftigt, ein lückenloses Wegenetz durch die Hinterhöfe gangbar zu machen. Stop! Where are you going? Ein blendendes Strahlenbündel traf plötzlich meine Augen, dicht gefolgt von einer weichen, froschähnlichen Berührung. Where are you going, young man? Es war ein schwerfälliger britischer Wachmann. Auf seinen Schultern leuchteten Metallabzeichen mit seiner Erkennungsnummer 4479. Wohin des Wegs, junger Mann? Er sprach ein altertümliches Hebräisch mit rundem englischem Akzent. Please, sir. Please, kindly, sir. Let me go home. Weise mir den Weg zu dir nach Hause. Ich werde dich begleiten. Wir hatten Anweisungen, die Befehle der Engländer ausnahmslos zu ignorieren. Perfides Albion, raus aus Eres Israel. Aber welche Wahl hatte ich? Britischer Amalek, verschwinde aus unserem Land. Seine Hand ruhte auf meiner Schulter. Bis zu jenem Abend hatte ich niemals einen Engländer berührt. Und kein Engländer mich. Ich bin Stephen Dunlop. Ein englischer Mann bin ich, der alles gut in seinem Hause für die Sprache der Propheten geben würde und dessen Herz für das auserwählte Volk schlägt. Thank you kindly, sir. Ich antwortete auf sein biblisches Hebräisch, wie man es uns im Englischunterricht beigebracht hatte, schämte mich aber sogleich und war froh, dass niemand je davon erfahren würde. Mein Haus steht in Canterbury. Mein Herz ist in der heiligen Stadt. Und bald werden meine Tage in Jerusalem gezählt sein. Ja, ich werde wieder in mein Land zurückkehren. Musste ein britischer Polizist, der entgegen den Befehlen seines Königs auf unserer Seite war, als Verräter angesehen werden? Es wäre ein Kinderspiel gewesen, davonzulaufen. Ich hätte mich mit einem Sprung befreien und in einem der Höfe untertauchen können. Der Polizist atmete schwer, er keuchte und pfiff. Wäre ich ein Panther im Keller gewesen, hätte ich ihm ohne die geringste Schwierigkeit seinen Revolver entwenden können, der in seinem Gürtel verrutscht und auf sein Gesäß geglitten war. Gary Cooper oder Humphrey Bogart hätten im Handumdrehen 50 daunengefütterte Feinde wie diesen Sergeant in die Knie gezwungen. Aber statt ihn zu überwinden und unserem Volk einen Revolver, kostbarer als Gold, zu beschaffen, tat es mir auf einmal ein bisschen leid, dass der Nachhauseweg nicht länger war. Und augenblicklich schämte ich mich für dieses Gefühl. Bald wird Friede mit den Einwohnern Jerusalems sein. Wie ist dein werter Name? Unwillkürlich entschied ich, ihm meinen Namen nicht preiszugeben. Nicht einmal unter Folter. Wenn du es begehrst, erquicken wir uns ab und zu im Café Orient Palace. Ich verbringe dort meine freien Stunden. Dann kann ich aus deinem Mund Hebräisch lernen und es dir mit Englischunterricht vergelten. Mein Name ist Stephen Dunlop. Und Ihrer, werter Herr? Ich bin Profus, Jude aus Eres Israel. Was kümmerte es mich? Profus war ja nur ein Spitzname. Von Professor, wegen meiner Vorliebe für Enzyklopädien. Sergeant Dunlop hakte nicht nach. Seine weiche Hand glitt für einen Augenblick über den Rücken in meinen Nacken. Er teilte mir zwei leichte Klopfer und kehrte zurück auf die Schulter. Vater legte selten seine Hand auf meine Schulter. Was hast du mir zu sagen? Ich habe mich verspätet. Es tut mir leid. Und weshalb hast du dich verspätet? Ebenso. Es tut mir leid. Mir auch. Mir tut es auch leid. In Haifa ist auch mal ein Junge in deinem Alter nach Beginn der Ausgangssperre nicht nach Hause gekommen. Die Engländer hatten ihn erwischt und beschuldigt, Plakate geklebt zu haben. Sie haben ihn zu 15 Peitschenhieben verurteilt. Bis zum Ende der Woche wirst du dein Zimmer nicht verlassen. Außer zum Waschen und für den Gang auf die Toilette. Damit du genügend Muße hast, über das, was passiert ist, nachzudenken. Die Losung? Freiheit. Oder Tod. Nach meiner Befreiung aus der Zimmerhaft schlug ich Ben Hur die Einberufung einer Generalstabssitzung des Hauptquartiers der FOT vor. Also, schieß los. Ich habe eine wichtige Informationsquelle aufgetan und bitte um den Auftrag, die Spionagemission aufnehmen zu dürfen. Oho, das Hauptquartier wird die ganze Zeit im Bilde sein. Zweifellos, aber nur wenn es ein Bild geben wird. In Panther im Keller wird Tyrone Power freie Hand gelassen, im Nebel zu verschwinden und Identitäten anzunehmen oder abzulegen. Das stimmt. Er hat sich in einen Diamantenschmuggler verwandelt und später in einen Zirkusdirektor. Zirkus, das passt zu Profus. Panther im Keller weniger. Ich hatte keine Ahnung, dass die Abteilung für innere Sicherheit noch am selben Tag in Aktion trat. Ich wurde fortan beobachtet. Ben Hur liebte es nicht, etwas nicht zu wissen. Am Freitagnachmittag schlich ich mich zum Café Orient Palace, dem Palast des Morgenlandes. Es war kein Palast, sondern eher eine heruntergekommene Blechhütte, die sich hinter dem Dickicht einer Passionsfruchthecke befand. Ich hatte nachgedacht. Ein kluger Untergrundkämpfer würde sich niemals ungewollt und ohne Vorteil daraus zu ziehen in eine Auseinandersetzung mit dem Feind einlassen. Ich hatte mich in den Höhlen von Sanhedria meinen Träumen hingegeben. In einer Epoche, in der das Schicksal des Volkes auf dem Spiel stand, waren Träume mit dem alleinigen Ziel des Träumens Weiberkram. Kämpfer mussten sich hüten, insbesondere vor Träumen, die von Jardinat handelten, die beinahe 20 war und deren Klarinettenspiel einen zu einem Ort führte, an dem es weder Feind noch Kampf gab. Einem Ort, der frei war von Scham und Verrat. How do you do, Profus? Shalom, Sergeant. Setz dich. Was ist dein Begehren? Sie haben vorgeschlagen, dass wir zusammen lernen. Sie Hebräisch, ich Englisch. Ich bin bereit. Oh, du hast wahrlich dein Wort gehalten. Wohl dem, der da wartet. So begannen unsere Nachhilfestunden. Die junge Frau am Tresen brachte uns zwei Gläser gelbe Brause. Am Nebentisch saßen zwei englische Soldaten mit roten Baretts, Maschinengewehre um die Schultern gegürtet. Sie sprachen leise mit der Frau vom Tresen, die in ein Lachen ausbrach, sich vorbeugte und ihnen die schäumenden Bierkrüge und die Spalte im Ausschnitt ihres Kleides entgegenhielt. Ich nahm die Brause und alle nachfolgenden an, obwohl es uns streng verboten war, irgendetwas vom Feind entgegenzunehmen. Aber ich musste das Vertrauen des Sergeant erwerben, um die nötigen Informationen aus ihm herauszubekommen. Da sprach Saul zu seinen Großen, die um ihn standen. Wird der Sohn Isais euch auch allen Äcker und Weinberge geben und euch alle zu Obersten über 1000 und über 100 machen, dass ihr euch alle verschworen habt gegen mich, dass niemand da ist, der es mir zu Ohren brächte, dass mein Sohn sich mit dem Sohn Isais verbunden hat? Ist niemand unter euch, der sich um mich gegrämt und der es mir zu Ohren gebracht hätte, dass mein Sohn Jonathan meinen Knecht gegen mich aufgereizt hat, dass er mir nachstellt, wie es jetzt am Tage ist? Gemeinsam lasen wir im Buch Samuel und im Buch der Könige. Wir sprachen darüber in zeitgenössischem Hebräisch, das der Sergeant kaum beherrschte. Nach dem dritten, vierten Treffen schüttelten wir uns bereits die Hände. Denn Spionen war das erlaubt. Am Ende des vierten Treffens war es mir gelungen, ihm eine höchst kostbare Information zu entlocken. Noch bevor sich der Sommer neigt, werde ich mich auf den Weg machen in meine Heimat. Denn bald schon werden die Tage unserer Unit in Jerusalem gezählt sein. Was ist Ihre Unit? Die Jerusalemer Polizei. Flügel des Nordens, 9. Kompanie. Bald wird der Engländer das Land verlassen. Wann? Vielleicht um diese Zeit? Übers Jahr? Es war meine Pflicht, diese Information blitzschnell an das FOT-Hauptquartier weiterzuleiten und überdies an den echten Untergrund. Das Herz im Käfig meiner Brust jubelte wie ein Panther im Keller. In meinem ganzen Leben war ich nicht so nützlich gewesen. Und da, fast gleichzeitig, machte sich der fahle Geschmack des Verrats zwischen meinen Zähnen bemerkbar. Schauerlich wie das Kreischen von Kreide. Und was, Sergeant Dunlop, wird nach dem Abzug der Briten geschehen? Es steht geschrieben: Der Herr sagte, ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette. Kein Feind soll durch die Tore dieser Stadt schreiten und niemand soll sie schrecken. Es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen. Profus, du Schwein! Verrat ist gemein! Profus, du Schwein! Verrat ist gemein! Was hat seine Exzellenz denn angestellt, dass uns diese Ehre zuteil wird? Quäl ihn nicht schon am frühen Morgen. Ist genug, wenn die Kinder ihm zusetzen. Heutzutage nimmt nahezu jeder das Wort Verrat allzu leichtfertig in den Mund. Was ist eigentlich ein Verräter? Ein ehrloser Mensch. Ein Mensch, der heimtückisch, hinterhältig für irgendeinen zweifelhaften materiellen Vorteil dem Feind behilflich ist, gegen das eigene Volk zu handeln. Wer liebt, ist kein Verräter. Beeilig, wir müssen los. Bis heute Abend, Profus. Im Eisschrank stehen noch Fleischklopse. Die kannst du dir heute Mittag warm machen. Veronika. Verpesten. Verpflichten. Verpulvern. Verrat. Verräter. Denunziant. Verleumder. Spion, Verschwörer, Deserteur, fünfte Kolonne, Kollaborateur, Hochverräter, Spitzel, Doppelagent, Messer in den Rücken, Abtrünniger, Feind Israels, Religionsschänder, Seelenverkäufer, Maulwurf, Provokateur, Brutus, sie unter Rom. Treuebrecher im Bereich des Ehelebens und erhält Beziehung zu einem Dritten. Ehebrecher, auf Abwege geratener. Metaphorisch, Eheabschneider, Scheinheiliger, Tartüff. Judas Iskariot, nur im christlichen Sprachgebrauch. Unter der Tür hatte ich einen zusammengefalteten Zettel entdeckt. Es war die Schrift Ben-Hurs. Nachricht für den gemeinen Verräter. Finde dich heute Abend um 6 Uhr an dem dir bekannten Treffpunkt ein, um dich unverzüglich vor dem Standgericht der Anklage des schlimmen Verrats nach Paragraph Freundschaft mit dem britischen Feind zu stellen. Gezeichnet FOT, Organisation Hauptquartierabteilung Innere Sicherheit und Ermittlungen. PS, bewaffne dich mit Pullover und Wasserflasche. Vielleicht wirst du die ganze Nacht verhört. Zuallererst korrigierte ich die Rechtschreibfehler. Dann lernte ich vorschriftsmäßig den Inhalt des Zettels auswendig und verbrannte ihn in der Küche. Die Asche streute ich in die Toilette und zog an der Wasserspülung, sodass keinerlei Beweismaterial blieb. Für den Fall, dass die britische Mandatspolizei eine Hausdurchsuchung machte. Also, was hat der Feind erfahren? Und was war der Lohn des Verrats? Das Gericht schätzt knappe Auskünfte. Ich habe nichts verraten. Im Gegenteil. Ich habe wichtige Fakten aus dem Feind herausgeholt. Unter dem Deckmantel eines hebräisch-englischen Sprachunterrichts. Er ist ein Betrüger. Ein gemeiner Verräter. Schweig, Rita. Der Angeklagte, fortfahren. Ich habe nichts ausgeplaudert. Nicht mal meinen Namen habe ich preisgegeben. Und selbstverständlich auch nicht die Spur eines Hinweises auf die Existenz des Untergrundes erteilt. Lass mich, Profus, ein bisschen weich kochen. Nur 5 Minuten. Danach wird er singen wie eine Nachtigall. Widerlich, Rita. Du redest wie ein kleiner Nazi. Der kleine Nazi wird jetzt diesen Stein aufheben und wird ihn sich bitte schön auf die Zunge legen. So, und jetzt den Mund zu. Der Verräter wird bitte schön seine Aussage abschließen. Ich bemühte mich, nicht in Chitas Richtung zu sehen, der mit dem Stein im Mund zu ersticken drohte. Ich war entschlossen, einen kühnen, geraden Blick in Ben Hurs gelbe Fuchsaugen zu werfen. Ich habe nichts vom Feind entgegengenommen, aus Prinzip. Dieses Gericht glaubt dem Verräter, dass er ein paar Informationen aus dem Feind herausholen wollte. Das Gericht weist jedoch voller Abscheu den Meineid des Verräters zurück, dass der Verräter keinen Gegenwert erhalten hat. Der Verräter erhielt vom Feind Waffeln, Brause, ein Brötchen einschließlich Wurst, Unterricht in englischer Sprache und eine Bibel inklusive des Neuen Testaments. Ein Buch also, das gegen unser Volk gerichtet ist. Brötchen mit Wurst nicht. Der Verräter ist außerdem kleinlich. Was hab ich euch getan? Nichts hab ich verraten. Nicht ein Wort. Und vergiss nicht, dass ich es war, der diese Organisation aufgebaut und dich zum Kommandanten gemacht hat. Aber damit ist jetzt Schluss. Hiermit löse ich die FOT auf. Das Spiel ist zu Ende. Das Ganze ist eine Verschwörung. Du leidest unter Verfolgungswahn, Ben Hur. In der Enzyklopädie habe ich Material über diese Krankheit. Ach so, Herr Professor. Ich habe nichts verraten. Der Verräter hat 5 Enzyklopädien gelesen und kapiert immer noch nicht, wodurch er sich schuldig gemacht hat. Sollen wir es ihm erklären? Was meinst du, Rita? Also schön. Es ist, weil du, Profus, Sympathien für den Feind hast. Einen Feind zu mögen, Profus, ist schlimmer als Informationen auszuplaudern. Schlimmer als Kämpfer ans Messer zu liefern. Sogar schlimmer als überzulaufen. Ich sollte Stephen Dunlop mögen? Das war eine Lüge. Und selbst wenn, warum sollte das schlimmer sein als alles andere? Wie konnte Mutter dann behaupten, wer liebt, ist kein Verräter? Ihr Idioten! Ihr Schwachköpfe! Ihr versteht überhaupt nichts! Schließlich hasse ich diesen Dunlop, dieses Quallengesicht! Ich hasse ihn, er widert mich an! Verräter, Denunziant, Verleumder. Da war er wieder, der fahle Geschmack. Vater, was würden wir tun, wenn die Briten kämen und zugeben würden, dass sie uns Unrecht getan haben und darum beten, dass wir ihnen verzeihen? Natürlich würden wir ihnen verzeihen. Warum nicht? Da hast du einen schönen Traum geträumt. Zuerst würden wir 7-mal prüfen müssen, ob Albion keine 7 Gräuel in seinem Herzen hegt. Den Engländern ist alles zuzutrauen. Und wenn die Deutschen kämen und um Verzeihung beten? Das ist schwierig. Das braucht Zeit. Allenfalls nach vielen Jahren. Du wirst es vielleicht können, ich nicht. Solange wir Juden hier schwach und gering an Zahl sind, werden Albion und alle nichtjüdischen Völker sich weiterhin den Arabern anbiedern. Wenn wir Stärke erlangen, wenn wir zahlreich und gewappnet sein werden, ist es in der Tat denkbar, dass sie um unsere Gunst werben werden. Wir werden sie nicht abweisen, aber wir werden ihnen auch nicht um den Hals fallen. Aber zum Schluss werden wir unseren Feinden vergeben, oder nicht? Was die Deutschen angeht, wenn sie sich nicht selbst vergeben werden, dann kann es sein, dass wir es vielleicht einmal tun werden. Sollte es sich jedoch herausstellen, dass sie sich selbst vergeben, dann verzeihen wir ihnen nicht. In diesem Augenblick hatte ich ein Bild vor Augen. Vater, Mutter, Sergeant Dunlop sitzen hier bei uns in diesem Zimmer am Vormittag des Schabbat. Sie trinken Tee und unterhalten sich auf Hebräisch über die Bibel und über archäologische Stätten in Jerusalem. Und auch Jardinat und ich sind in der Ecke des Bildes. Sie spielt Klarinette und ich liege auf der Strohmatte, nicht weit von ihren Füßen. Ein glücklicher Panther im Keller. Profus, du Schwein! Verrat ist gemein! Profus, du Schwein! Verrat ist gemein! Fast jeden Abend schlich ich mich zum Café Orient Palace. Es war mir längst gleichgültig, ob der Gepard und sein Knecht fortfuhren, mich durch die Gassen zu verfolgen oder nicht. Was hatte ich noch zu verlieren? Ich glaube, dass nach Ablauf des britischen Mandats ein hebräischer Staat entstehen wird. Die Worte der Propheten werden sich erfüllen. Es tut mir nur leid für die Völker Kanaans, das heißt um die Araber des Landes. Ich bin überzeugt, die Juden werden sich über ihre Feinde erheben, sobald wir abgerückt sind. Was werden Sie anschließend tun? Haben Sie eine Frau? Und Kinder, die in Canterbury auf Sie warten? Ich bitte um Verzeihung. Aber ich gehe gegenwärtig immer noch ohne Nachkommen dahin. Obgleich der gütige Gott in dem Buch der Bücher ausdrücklich gesagt hat, es sei nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aber wie auch immer. Für heute mag es genügen, mein Freund. Wir werden morgen zurückkehren. Im Schweiße unseres Angesichts werden wir uns Weisheit zufügen. Möge Gott uns Leid ersparen. In unserem Viertel ging das Gerücht um, die Briten würden eine allgemeine Ausgangssperre verhängen, Tag und Nacht und Haus für Haus durchsuchen, um Untergrundkämpfer zu fassen und Waffenverstecke auszuheben. Warum machst du jetzt schon die Fensterläden zu? Es liegt eine gewisse Angelegenheit vor, die wir ernsthaft besprechen müssen. Vater legte ein Paket auf den Küchentisch, das in braunes Papier gewickelt war. In diesem Paket befindet sich ein Gegenstand, den man uns zu verstecken gebeten hat, bis die Gefahr vorüber ist. Ist es Dynamit oder Nitroglycerin? Das brauchst du nicht zu wissen. Falls bei uns eine Hausdurchsuchung durchgeführt wird, wünsche ich, dass wir eine identische Erklärung parat haben. Für den Fall, Sie finden es. Ein halber Löffel voll würde reichen, um unsere Rakete zum Palast des Königs in London zu schicken. Also merkt euch. Das Paket ist zusammen mit 50 anderen Büchern, die Professor Schlossberg mir vermacht hat, in unser Haus gelangt. Wenn es mir gelang, das nötige Quantum aus dem Paket zu entwenden, würde die FOT bettelnd vor mir auf die Knie fallen. Nicht anfassen. Nicht zu nahe kommen. Vater wies dem geheimen Paket einen Platz inmitten einer langen, einheitlichen Reihe von klassischen Werken der Weltliteratur in polnischer Übersetzung zu. Von diesem Moment an wird die Bibliothek zum Sperrgebiet erklärt. Die Farbe der aufgereihten Bände war hellbraun, sodass das Paket sich gut einfügte. Am nächsten Tag rollte ein britischer Panzer mit einem Megafon durch unsere Straße und weckte uns. In englischer und hebräischer Sprache kündigte man eine Ausgangssperre an, die um 6.30 Uhr in Kraft trat und so lange gelten sollte, bis neue Instruktionen erteilt werden. Barfuß mit verschlafenen Augen kroch ich zu meinen Eltern ins Bett. Ich war erstarrt, nicht vor Kälte, sondern durch die natternhafte Umklammerung einer bösen Ahnung. Ich muss unbedingt noch die Zeitung holen. Wie spät ist es? 6:02. Immerhin bleiben uns noch 32 Minuten. Bitte bleib. Geh nicht mehr raus. Ich hatte Angst. Ich dachte daran, dass der Untergrund geheime Stationen zur Versorgung von Verletzten eingerichtet hatte und dass eine dieser Stationen unsere Wohnung war. In einem Schränkchen im Badezimmer gab es eine verschlossene Schublade, nach deren Inhalt ich nicht fragen durfte. Außerdem verfasste Vater Aufrufe zum Widerstand gegen den britischen Besatzer. Und jetzt gab es auch noch dieses Päckchen. Anyone home? Yes, please. Just a moment, please. Meine Ahnung bestätigte sich. Vor der Tür standen zwei Soldaten und ein junger Offizier. Die beiden Soldaten waren mit Tommyguns bewaffnet, die auf den Fußboden zielten, als senkten sie den Blick vor lauter Scham und Schande. In der Hand des Offiziers lag eine Pistole. Auch sie war auf den Boden gerichtet und sah aus wie die von Sergeant Dunlop. Come in, please. Hello? Sorry, madam. We have a search warrant. We'll be quick. Die Soldaten sahen unter mein Bett, öffneten den Schrank, schoben die Kleiderbügel hin und her, warfen einen Blick in die Küche, konzentrierten sich aus rätselhaften Gründen auf den Eisschrank, klopften an zwei Stellen der Wohnung die Wand ab. Der Offizier ging auf die Bibliothek zu, deren Ausmaße ihn zu bestürzen schienen. This is school. No, no, that's a private library, sir. I do research, I'm an historian. Very interesting. You also got books in English? Oh! Ohne zu zögern, feurig, stürmisch und sich selbst übertreffend, als ginge es darum, die Rechtmäßigkeit des Zionismus zu verteidigen, begann Vater, ein englisches Buch nach dem anderen aus seinen Regalen zu ziehen. Yes, sir. Lord Byron, mm-hmm. Milton, Shelley, and here, the complete works of William Shakespeare. Mm-hmm. And here, here are the philosophers. Vater eilte leidenschaftlich und im Siegestaumel zwischen den Regalen und dem Gast hin und her, immer wieder versuchte Mutter von ihrem Platz neben dem Sofa aus, mit verzweifelter Grimasse Signale zu geben, dass er drauf und dran war, uns im nächsten Moment ins Unglück zu stürzen. And this is Chaucer in a critical edition. Vater hatte alles um sich herum vergessen. Das Paket, den Untergrund, die Leiden unseres Volkes. Oh, very exciting. Really? Ich sah, wie der braune Umschlag aus der Reihe der Klassiker hervorragte wie ein Raubzahn unter den Milchzähnen und schon von Weitem durch Farbe, Größe und Breite ins Auge stach. Die Sache war verloren. Im selben Augenblick lud der Offizier den Bücherberg auf seinem Arm auf den Kaffeetisch. Thank you very much. Thank you very much, madam. I'm sorry. We put you to a lot of trouble. Nach zwei Tagen wurde die generelle Ausgangssperre aufgehoben, und es herrschte nur wieder nächtliches Ausgangsverbot. Das braune Paket verschwand aus der Reihe der Klassiker, löste sich in Wohlgefallen auf, als wäre nichts gewesen. Shalom, Profus. Shalom. Ich hoffe, du hast auch so einen Hunger wie ich. 4 Tage vor Ende der Sommerferien, bevor ich in die 7. Klasse kam, fuhren Mutter und Vater nach Tel Aviv. Ich habe uns einen Huhn und eine ganze Ladung Gemüse mitgebracht. Jardinat hatte sich bereit erklärt, bei uns zu übernachten und auf mich aufzupassen, wie Mutter es nannte. Ben Hur wollte nicht mitkommen. Er hat mir auch nicht gesagt, was zwischen euch vorgefallen ist. Es ist nichts Persönliches. Wir haben uns gespalten. Gespalten? Aha. Du klingst immer wie die Stimme des kämpfenden Zion. Was ist mit deinen eigenen Worten? Hast du keine? Es geht nicht nur um deinen Bruder, es geht um die prinzipielle Seite. Ist schon in Ordnung. Wenn du willst, werden wir uns nachher eine Debatte über das Ausmaß der Spaltung des Untergrunds und die prinzipielle Seite führen. Was wusste Jardinat über uns? Wer hatte gewagt, es ihr zu verraten? Jetzt machen wir uns erstmal ein bombastisches Abendessen. Jardinat wies mich an, Tomaten, grüne Paprikaschoten und Zwiebeln auf der steinernen Arbeitsplatte aufzutürmen. Sie selbst schob das Hackbrett auf die Küchentheke, zog das große Mordmesser aus der Schublade, sezierte das Huhn, stellte eine Pfanne aufs Feuer, briet die Hühnchenteile an, drehte und wendete sie. Ihre Arme, Schultern, Taille, ja, ihr ganzer Körper belebte sich dabei zu einem leichten Tänzeln, als ob nicht sie allein die Hühnchenstücke rührte, sondern diese auch sie. Nachdem wir gegessen hatten, blieben wir einander gegenüber sitzen und pflückten süße Trauben von der Rispe, vernichteten etwa 1/4 Wassermelone und tranken zusammen Kaffee, obwohl ich Jardinat gestanden hatte, dass ich keinen Kaffee trinken durfte. Jetzt brauche ich eine Zigarette. Nur ich, du nicht. Suchst du mir einen Aschenbecher? Es war kein Aschenbecher da. Bei uns herrschte striktes Rauchverbot. Selbst unseren Gästen war es nicht gestattet. Hier, nimm den Teller. Danke. Übrigens, Entschuldigung für das, was neulich passiert ist. Auf dem Dach. Es wird nie wieder vorkommen. Natürlich wird es wieder vorkommen. Nur versuch das nächste Mal, dich weniger dämlich anzustellen. Mein ganzes Blut schoss in einem glühenden Strahl in Gesicht und Ohren. Warum habt ihr euch eigentlich gestritten, mein Bruder und du? Entschuldigung, ich meine gespalten. Ich darf nichts sagen. Verstehe. Streng geheim. Ich hatte schon viele Filme gesehen, in denen Frauen sehr starken Männern, wie Gary Cooper zum Beispiel, Geheimnisse entlocken. Immer hatte ich gekocht vor Wut über Männer, die vor Frauen dahinschmolzen. Und siehe da, In jener Nacht konnte auch ich mich nicht beherrschen. Als ob in mir ein zweiter Profus an die Oberfläche stieg, ein brausender Leichtsinniger, über die Ufer tretender, und dieser Profus begann, ihr alles zu erzählen. Über den Untergrund, die Spaltung, Vaters Plakate, Mutters Medikamentenschrank, das Paket und sogar die Affäre Dunlop. Vielleicht war ich berauscht von irgendeiner Essenz oder Droge, mit der Jardinat die gebratenen Hühnchenteile gewürzt hatte. Oder benebelt von dem Kaffee, dessen Geschmack streng und stark war. Im Panther im Keller hatte man so den hinkenden Detektiv betäubt. Vergiss den Untergrund. Der richtige Untergrund, Profus, ist etwas Grausames, Giftiges. Da ist es schon besser, wenn du weiter spickst. Von deinem Dachposten aus, meine ich. Und noch besser wäre es zu lernen, wie man um etwas bittet, anstatt zu spicken. Die Menschen bitten zwar um dies und das, aber die stellen es nie richtig an. Später hört man damit auf und ist nur noch gekränkt oder tut anderen weh. Aber Jardina, die Briten werden unser Land ohne den Untergrund nie verlassen. Guten Morgen. Sie hören die Stimme des kämpfenden Zion. Ich glaube, die Briten werden sich so oder so bald aus dem Staub machen. Nur hoffentlich werden wir es dann nicht bereuen, wenn wir hier ohne sie zurückbleiben. Wie meinst du das? Das erkläre ich dir ein andermal. Ist schon gleich 11. Sag mal, hast du einen festen Schlaf? Merkwürdig. Und auch ein wenig verdächtig schien mir diese Frage. Ja, nein, kommt drauf an. Heute Nacht ist es wünschenswert, dass du tief und fest schläfst. Und wenn du zufällig aufwachst, dann mach das Licht an und lies. Aber wage nicht, dein Zimmer zu verlassen. Denn genau um Mitternacht verwandle ich mich in eine Wölfin, oder besser gesagt in einen Vampir. Und ich habe schon hunderte von deiner Sorte verschlungen. Im Flur zwischen Waschen und Gute Nacht sagen, streckte sie ihre Hand aus und berührte plötzlich meinen Kopf. Ihre Hand war weder weich noch hart. Sie war ganz und gar anders als die von Mutter. Dieser Sergeant, von dem du mir erzählt hast, der scheint ganz nett zu sein. Vielleicht hat er auch zufällig eine Vorliebe für Kinder. Jedenfalls glaube ich nicht, dass du in Gefahr bist. Übrigens, wenn man dich schon Profus nennt, warum fängst du nicht wirklich an, ein Professor zu werden und kein Generalspion? Davon gibt's genug. Du bist ein Kind der Worte. Ein Kind der Worte? Was hieß das nun wieder? Anstatt zu spicken, bitten. Wie war das möglich? Hatte sie tatsächlich übersehen, dass ich ein Panther im Keller war? Gute Nacht, Profus. Weißt du, was mich am meisten entzückt hat? Dass du das ganze Geschirr abgespült hast, ohne dass ich dich darum gebeten habe. Ben Hur spült nur auf Bestechung. Ich lag hinter verriegelter Tür, fest entschlossen, nicht mal den Schatten eines Gedankens an Jardinat zu verschwenden, die jenseits der Wand ruhte, sich vielleicht in diesem Augenblick auszog und einen Knopf nach dem anderen an der Vorderseite ihres leichten Trägerkleides öffnete. Ich beschloss einfach nicht, über diese Knöpfe nachzudenken, weder über die oberen nahe bei ihrem Hals, noch über die tiefen in der Nähe ihrer Knie. Ich versuchte, die Gedanken zum Schweigen zu bringen, knipste das Licht wieder an und griff zu meinem Buch. Jene Nacht war weit und tief, kein Schuss wurde abgefeuert. Ganz langsam wurden die U-Boote in meinem Buch zu Nebelschwaden, und ich zu einem Bergjungen, der sich aus Nebelblöcken eine Hütte baute. Nebelschritte rissen mich aus dem Schlaf. Sie dauerten fort, auch im Wachen. Da war noch jemand in der Wohnung. Ein verletzter Untergrundkämpfer, womöglich blutüberströmt. Er musste versorgt werden. Aber wie wollte Jardinat an das Medikamentenschränkchen kommen? Es war immer verschlossen, nur meine Eltern wussten, wo der Schlüssel war. Vielleicht ließ es sich aufbrechen. Aber ich hatte ja versprochen, mein Zimmer nicht zu verlassen. Also, wenn ich ein verwundeter Untergrundkämpfer wäre, dem man auf den Fersen war, würde ich dann die Kraft aufbringen, zu lachen, wie dieser Verletzte, dem man die Wunde säuberte? Während ich mit meinen Befürchtungen beschäftigt war, verwandelte sich das Lachen hinter der Wand in ein Stöhnen. Und eine Minute später stöhnte auch Jardinard plötzlich. Dann war alles still. Als ich das nächste Mal ins Café Orient Palace ging, fand ich Dunlop nicht. Ich versuchte es noch dreimal. Er war nicht mehr da. Auch nicht, als der Herbst ins Land ging und tiefe Wolken über Jerusalem zogen, um uns in Erinnerung zu rufen, dass die Welt nicht nur aus Sommer, U-Booten und Untergrund bestand. Womöglich hatte er durch ein verzweigtes Netz von Denunzianten und Doppelagenten erfahren, dass ich ihn verraten hatte. אנו מחרזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. Ende November 1947 gab man im Radio bekannt, dass die UNO in Amerika uns die Erlaubnis zur Gründung eines hebräischen Staates erteilte. Rufus. Hey, Rufus. Nicht schlafen. Um 1 Uhr nachts kam Vater zu mir ans Bett und legte sich in voller Montur neben mich, was bei uns eigentlich absolut tabu war. Komm, wach auf. Er begann plötzlich über Dinge zu sprechen, über die zu sprechen immer verboten gewesen war und nach denen man besser nie fragte. Dann haben sie mir die Kleider vom Leib gezogen, vor den Augen der Mädchen, vor den Augen deiner Mutter, um mich wegen meiner Beschneidung zu verspotten. Und dein Großvater kam in einem Anzug und mit Seidenkrawatte, um sich beim Direktor zu beschweren. Und auf einmal umarmte er mich. Nicht zärtlich, sondern fast wild. Im Dunkeln stieß meine Hand an seine Stirn und anstelle der Brille trafen meine Finger auf Tränen. Und als er ins Büro kam, schnappten ihn die Schüler und zogen auch ihm vor den Augen der Mädchen die Kleider vom Leib. Niemals habe ich meinen Vater weinen sehen. Nicht vor jener Nacht und nicht danach. Aber von nun an wird es einen hebräischen Staat geben. Eines Tages werde ich mich aufmachen. Ich werde eine kleine Tasche packen und persönlich nach Canterbury fahren. Ich werde in allen Telefonbüchern nachsehen, die Kirchenregister überprüfen, in den Archiven der Stadtverwaltung stöbern. Polizist Nummer 4479, Stephen Dunlop, asthmatisch geschwätzig, ein Goliath aus rosa Zuckerwatte, ein einsamer, zärtlicher Feind, glaubt an Prophezeiungen, an Zeichen und Wunder. Schickt mir wenigstens eine Ansichtskarte, 2-3 Zeilen in Hebräisch oder Englisch, wie es dir gefällt. Panther im Keller. Nach einem Roman von Amos Oz. Aus dem Hebräischen von Vera Loos und Naomi Nier-Bleimling. Hörspielbearbeitung Conny Frühauf. Die Rollen und ihre Sprecher: Profus Konrad Bösherz. Mutter Christiane Bachschmidt. Vater Rufus Beck. Ben Hur Oliver Bayerl. Chita Benjamin Wagwart. Jardina Katharina Zapatka, Sergeant Dunlop, Ingo Hülsmann, britischer Offizier, Anthony Gibbs, Erzähler, Hans-Peter Hallwachs. Toningenieur, Udo Schuster, Schnitt, Gabi Kemper, Regieassistentin, Susanne Pieska, Musik, Peter Zwetkow, Regie, Hermann Naber. Produktion, Südwestfunk, 1998. Dramaturgie Katrin Zipse.